Kundgabe 2281. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1942. Wirken der Lichtwesen an willigen Erdenmenschen. Aus dem Lichtreich steigen die Wesen zur Erde hernieder und halten sich in der Nähe der Menschen auf, die ihre Herzen öffnen der Liebesausstrahlung Gottes. So wie sich der Mensch in Gedanken oder innigem Gebet mit Gott verbindet, ist sein Herz geöffnet für diese Ausstrahlungen. Und nun können die Lichtwesen wirken und dem empfangswilligen Erdenmenschen die Ausstrahlung aus Gott vermitteln. Sie sind von dem Willen Gottes beseelt. Sie denken und wollen nichts anderes, als Gott will. Und also werden sie auch nun den Menschen bedenken, mit Licht und Kraft, dem Willen Gottes gemäß. Das Wirken der Lichtwesen an den Erdenmenschen besteht nun darin, dass sie unentwegt deren Gedanken beeinflussen und sie auf geistige Dinge hinzulenken versuchen, dass sie also das Denken vergeistigen, das heißt, es von irdischen Dingen ablenken. So wie dies den Lichtwesen gelingt, ist eine Seele gewonnen für die Ewigkeit. Denn ein Mensch, der sich einmal mit geistigen Gedanken befasst, findet an irdischen Erleben keine Freude. Und also hat er auch das Verlangen nach der Materie überwunden. Und seine Seele geht dem Reifezustand entgegen. Denn sie einet sich mit dem Geist in sich, der ständig mit den Lichtwesen als Spendern von Kraft und Licht in Verbindung steht. Es nimmt die Seele teil an den Gaben, die dem Geist geboten werden von den Lichtwesen. Sie empfängt Licht und wird wissend. Es ist dies ein großer Erfolg, den die Lichtwesen erringen, so sie einen Menschen in dieser Weise vergeistigt haben, dass dessen Gedanken unentwegt sich mit geistigen Fragen beschäftigen, dass sie Gott entgegenstreben und irdischen Ereignissen wenig Wert beilegen. Denn ein so vergeistigter Mensch wird nun gleichfalls auf seine Mitmenschen einzuwirken versuchen und so den Lichtwesen ihre Tätigkeit auf Erden erleichtern, indem er den Mitmenschen aufmerksam macht auf den Wert geistigen Strebens, dadurch deren Gedanken geistigen Dingen zuwendet und also wirket in Zusammenarbeit mit den Wesen des Lichtes. Amen.